Kotzelsu, Leiter der Delegation der Pädagogen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, der zu Besuch in der sozialistischen Heimat weilt, schätzte die unvergänglichen Verdienste des Präsidenten Kim Il-sung um die Befreiung Koreas hoch. Er betonte, der Generalismus Kim Il-sung habe mit der originellen revolutionären Idee und Linie und geschichtenpartisanen Kampfmethoden den räuberischen japanischen Imperialismus zerschlagen und die Heimat befreit. Auch die Japan-Koreaner, die sich früher im fremden Land umhertrieben, hätten in der warmen Obhut von Kim Il-sung mit großem Stolz, Bürger der würdevoll angesehenen DVK im Ausland zu sein, ein würdiges Leben geführt. Die Verdienste von Kim Il-sung, den die gesamte Nation als unvergleichlichen Patriot und Sonne der Nation hochachte, seien unvergänglich.